Beim Abschied am nächsten Morgen versorgte uns Fenner so reichlich mit Lebensmitteln, dass wir wenigstens 5 Tage lang nicht selbst auf die Jagd zu gehen brauchten. Wenn man wegen der Nähe von Feinden nicht schießen darf, um sich nicht zu verraten, ist es gut, Vorsorge getroffen zu haben. Oder man muss eben hungern. Wir wollten Old Shorehand so schnell wie möglich einholen. Denn wir hatten den General und Toby Spencer vor uns, die mit ihren Leuten hinauf nach Colorado ritten. Und so mussten wir darauf verzichten, die Spur von Old Webble zu verfolgen, um seine Pläne zu erkunden. Bis gegen Abend ereignete sich nichts Erwähnenswertes. Wir überschritten an einer seichten Stelle, die Winnetou mit seinem untrüglichen Spürsinn ausgemacht hatte, den Republican River, und befanden uns nun wieder auf der offenen Prärie. Wir waren noch nicht lange geritten, als wir auf die Fährte eines einzelnen Reiters stießen, die kaum eine halbe Stunde alt sein konnte. Sie führte auf ein Wäldchen zu, das wir in der Ferne liegen sahen. Es war in jedem Falle Vorsicht geboten. Wir wussten ja, dass wir durch das Gebiet der Osagen zogen, die das Kriegsbeil ausgegraben hatten. Die Osagen sind ein Stamm der Sioux. Und wieder einmal sollte es sich erweisen, was für scharfe Augen Winnetou besaß. Plötzlich hob er die Hand. Wir hielten an. Uff, das Zeichen eines Dakota. Wo? Ich sehe nichts, Häuptling. Mein Bruder möge auf den einzelnen Baum dort drüben am Rande des Wäldchens achten. Ich sehe immer noch nichts. Mit bloßem Auge kann ich da nichts Auffälliges entdecken, Winnetou. So nimm dein Fernrohr zur Hand. Ja. Ich kann auch nichts erkennen. Nee. Jetzt sehe ich. Auf einem weit vorgestreckten Ast ist senkrecht eine Lanze befestigt. Die hat der Häuptling mit bloßem Auge gesehen? Und noch dazu im Galopp. Kann mein Bruder erkennen, um welchen Dakota-Stamm es sich handelt? Nein. Auf Bäumen wachsen doch keine Lanzen. Diese Lanze ist ein Zeichen für irgendjemand. Ihre Bedeutung müssen wir kennenlernen. So reiten wir hinüber. Halt. Wahrscheinlich stecken da drüben Osagen, die auf jemand warten. Und die Lanze soll diesem jemanden sagen, wo die Rothäute zu finden sind. Richtig, Mr. Tresco. Erstaunlich, wie man auf solche Entfernung diesen dünnen Strich gegen den Abendhimmel überhaupt wahrnehmen kann. Wir müssen hier fort. Das Wäldchen muss umgangen werden, damit wir uns vom Norden her nähern können. Meine weißen Brüder mögen wir folgen. Hey, hey. Im Schutz von dichtem Buschwerk stiegen wir ab. Winnetou gab mir seine Silberbüchse zur Aufbewahrung und sagte, meine Brüder werden ja warten, bis Winnetou wiederkommt und ihnen sagt, was er am Baum der Lanze gesehen hat. Nach etwa einer halben Stunde erschien der Apache wieder bei uns. Mir genügten ja seine kurzen Angaben. Aber der dicke Hammerdall wollte mehr wissen. Mit stillem Vergnügen wartete ich auf den Augenblick, da Winnetous Geduld zu Ende sein würde, der sich nie gern in dieser Weise ausfragen ließ. Ein Bleichgesicht sitzt unter dem Baum der Lanze und wartet auf die Rückkehr eines roten Kriegers, der schon einen halben Tag dort gewesen und dann fortgegangen ist, um Fleisch zu machen. Ist der Häuptling der Apachen mittendrin in dem Wäldchen gewesen? Ja. Er hat also keinen Indianer gesehen? Nein. Wer mag wohl der Weiße sein, der unter dem Baum sitzt? Old Webble. Ah, der König der Spitzbuben. Auf was für einen Indianer mag der Alte wohl warten? Matoshako, Kriegshäuptling der Osagen. Matoshako? Was bedeutet der Name? 7 Bären. Winnetou kennt ihn. Ja. Ist das ein tapferer Krieger? Ich habe noch nie etwas von ihm gehört. Warum antwortet Winnetou nicht? Ich habe ihn etwas gefragt. Warum hat mein Bruder Old Shatterhand nicht gefragt? Weil er selbst denkt. Man soll erst denken und dann sprechen. Mein weißer Bruder Hammerdull muss doch viel Gehirn haben und ein guter Denker sein. Dick genug ist er ja dazu. Wenn ich mit dem Bauch denken könnte, wäre ich fein raus. Nicht wahr, Langer? Nein, Dicker. Was? Käme auch nichts Gescheiteres dabei raus. Winnetou sah es sonst nicht ungern, wenn sich die beiden ungleichen Freunde halb ernsthaft, halb im Scherz miteinander stritten. Jetzt aber stand er auf, ergriff seinen Ilchi am Zügel und führte ihn am Rande des Gebüsches entlang bis in die Nähe des Wäldchens, wohin wir ihm folgten. Old Shatterhand wird mit mir gehen. Die anderen bleiben hier, bis ein Pfiff dreimal zu hören ist. Dann kommen sie zum Baum der Lanze geritten, wo sie uns mit zwei Gefangenen finden werden. Wir schlichen uns unbemerkt bis in die Nähe des alten Cowboys. In dem Wäldchen war es jetzt schon viel dunkler als draußen im Freien. Trotzdem konnte man noch alle Einzelheiten gut erkennen. Das Pferd des Alten weidete draußen auf der Prärie. Old Webbel fühlte sich also vollkommen sicher, sonst hätte er es im Gehölz versteckt. Dort war ein zweites Pferd an einem Baum festgebunden. Es war indianisch aufgezäumt. Bis auf eine sonst bei Rothäuten nicht übliche dunkle Satteldecke mit ausgeschnittenen Figuren, die durch unterlegtes weißes Leder hervorgehoben wurden und sieben Bären darstellten. Daran also hatte Winnetou erkannt, dass der erwartete Indianer Mato Shako, der Häuptling sieben Bären, sein musste. Er hatte sich hier wohl mit Old Rebel verabredet, und wir durften ruhig annehmen, dass zwischen den beiden eine neue Teufelei gegen Weiße ausgeheckt werden sollte. Sicher würden wir bald etwas darüber erfahren. Nach einiger Zeit näherte sich draußen vor dem Gehölz der Osage. In der einen Hand das Gewehr, in der anderen ein erlegtes Präriehuhn. Der Weiße und der rote Mann begrüßten sich wie alte Bekannte. Wir sind hier sicher. Mato Shako ist schon seit gestern hier, weil Old Webel schon gestern kommen wollte. Der Häuptling der Osagen wird mir nicht zürnen, dass er warten musste, wenn er erfährt, weshalb ich später komme. Ist Old Webel auf Fenners Farm gewesen? Ja. Der Besuch dieser und der anderen drei Niederlassungen, die ihr überfallen wollt, hat uns länger aufgehalten, als wir dachten. Die Farmen sind alle leicht zu nehmen, wenn sieben Bären genügend Krieger mitbringt. Kennst du den Apachenhäuptling Winnetou? Diesen Hund? Mato Shako kennt ihn. Mehr als einmal hat er sich als Feind der tapferen Osagen gezeigt. Erzähle. Vor drei Sommern hatten wir die Kriegsbeile gegen die Cheyennes ausgegraben und in mehreren Kämpfen schon viele ihrer Krieger getötet. Da kam der Apache und stellte sich an ihre Spitze. Er tat, als wolle er mit uns kämpfen, zog sich dann aber heimlich über den Arkansas River zurück, überfiel daheim unsere Wigwams, nahm unsere Herden weg und hielt unsere Frauen und Kinder in den Zelten gefangen. So zwang er uns zu einem Frieden, der ihn und seinen Kriegern keinen Tropfen Blut, uns aber den Ruhm unserer Tapferkeit kostete. Winnetou ist feige wie ein Kojote, aber schlau wie tausend alte Weiber. Warum habt ihr euch noch nicht an ihm gerecht? Du redest, ohne über deine Worte nachgedacht zu haben. Immer ist er unterwegs. Und wenn man wirklich einmal glaubt, ihn fassen zu können, dann ist das verhasste Bleichgesicht Old Shatterhand mit seinem Zaubergewehr bei ihm. 10 mal 10 Osagen genüge nicht, sie anzugreifen oder sie gar gefangen zu nehmen. Du sagst auch, dieser Old Shatterhand ist euer Feind? Uff! Er hat mehrere unserer Krieger, als sie ihn fangen wollten, lahmgeschossen. Das ist schlimmer, als wenn er sie getötet hätte. Dieser Hund behauptet, dass er seinen Feinden nur dann das Leben nehme, wenn er keinen anderen Ausweg sieht. Wehe ihm, wenn er einmal in unsere Hände gerät. Ich kann dir behilflich sein. Winnetou, Old Shatterhand und noch drei andere Bleichgesichter zu ergreifen, ohne dass du auch nur einen einzigen deiner Krieger verlierst, ist klar. Uff, was verlangst du dafür? Ihr überlasst mir Winnetou und Old Shatterhand. Die anderen gehören euch. Old Rebel spricht Worte, über die der Osage nur lachen kann. Gerade diese beiden müssen uns gehören. An den anderen liegt uns nichts. Höre, Häuptling, ich habe an diesen Schuften Rache zu nehmen. Ich würde mein Leben dafür geben. Daran liegt uns noch weniger. Ich brauche nur etwa 50 deiner Krieger. Wir sollen dir behilflich sein. Und du willst uns um den Lohn betrügen. Wir wollen uns nicht streiten. Ich will euch noch Winnetou überlassen. Aber Shatterhand muss ich unbedingt haben. Wenn du damit nicht einverstanden bist, lasse ich lieber alle 5 entkommen. Ist klar. Ich bin einverstanden. Aber nun will Mato Shako endlich wissen, wo die 5 Männer sind und wo wir sie fangen können. Auf Fenners Farm. Sie wollen nach Colorado hinauf, um einem anderen Weißen, der ebenfalls euer Feind ist, zu folgen. Old Shurehand. Uff! Old Shurehand! 3 Tage haben wir ihn einmal gejagt, ohne ihn fangen zu können. Er hat uns dabei 2 Krieger und mehrere Pferde erschossen. Jetzt meidet er unser Gebiet, weil er Angst vor unserer Rache hat. Du irrst dich. Er muss erst vor einigen Tagen durch euer Gebiet geritten sein. Und auch Winnetou und die anderen Weisen tun das, ohne euch um Erlaubnis zu fragen. Old Rebelmill! Hör zu! Sie werden heute von Fenners Farm aufgebrochen sein. An allen Stellen, die Ihnen als Übergang über den Fluss dienen können, habe ich je einen Wächter aufgestellt, der uns Ihr Kommen melden wird. Ich wundere mich, dass noch keiner von Ihnen hier ist. Können die weißen Hunde und der Apache nicht einen anderen Weg genommen haben? Nein, das ist nicht möglich, ist klar. Old Webel ist immer noch imstande, einen Plan bis zu Ende zu denken. Es ist jetzt nur noch nötig, dass deine Krieger zur Stelle sind, wenn sie gebraucht werden. Matoschako wird sofort aufbrechen, sie zu holen. Sie haben den Befehl, sich am Waratu zu versammeln. Das ist in eurer Sprache am Regenwasser, das am großen Pfad der Büffel liegt. Du wirst hier bleiben und... Weiter kam der Häuptling nicht. Er hatte sich seinem Pferd zugewandt, um es loszubinden. Damit war für Winnetou und mich der Augenblick des Handelns gekommen. Während der Apache Old Rebel auf sich nahm, sprang ich mit einem Satz dem Osagen nach, fasste ihn mit der linken Hand beim Genick und versetzte ihm meinen Jagdhieb gegen die Schläfe, dass er zu Boden fiel. Die Kerle wurden gefesselt und Winnetou ließ 3 scharfe Pfiffe als das verabredete Zeichen hören. In kurzer Zeit kamen unsere 3 Kameraden mit unseren Pferden und Gewehren. Ich erzählte kurz, was wir erlauscht hatten. Unsere Gefangenen wurden auf den Pferden festgebunden und dann verließen wir schnell das Wäldchen.